Schon ist mein eigener Körper nicht mehr mein. Der Bauch ist gedunsen, die Glieder sind dürr, das Gesicht ist am Morgen verschwollen und am Abend ausgehöhlt. Einige von uns haben eine gelbe Haut, andere eine graue. Sehen wir uns einmal 3 oder 4 Tage lang nicht, erkennen wir uns kaum wieder. Wir Italiener wollten uns jeden Sonntagabend in einem Winkel des Lagers treffen. Aber das ließen wir gleich wieder bleiben, denn es war zu traurig, uns nachzuzählen und feststellen zu müssen, dass wir jedes Mal weniger waren und entstellter und erbärmlicher aussahen. Und es war so mühsam, diese wenigen Schritte zu gehen. Und wenn wir uns trafen, so verleitete uns das dazu, dass wir uns erinnerten und nachdachten. Und das tat man besser nicht. Primo Levi, ist das ein Mensch? Sie hörten die ersten Kapitel des Buchs, gelesen von Hans Krämer. Regie Axel Vostri, Bayerischer Rundfunk 2012. Die Übersetzung von Heinz Ried ist im Hansa Verlag erschienen, 2011 in einer neuen und mit Zusatzmaterial und Levis eigenen Kommentaren versehenen Ausgabe. Diese Sendung und auch die gestern gesendete Primo Levi Lesung können Sie im Internet nachhören und herunterladen, auf der Seite der Radiotexte am Samstag, zu finden bei bayern2.de. Fürs Zuhören bedankt sich heute besonders die Redakteurin dieser Sendung, Judith Heidkamp. Guten Abend. Bayern 2, grenzenlos hören. Radiotexte am Dienstag und am Samstag um 21 Uhr sowie das offene Buch an Sonn- und Feiertagen um 11 Uhr. Zur literarischen Lesung am Karfreitag begrüßt Sie Judith Heidkamp. In der nächsten Woche ist es 25 Jahre her, dass Primo Levi starb, der Italiener jüdischer Abstammung, der von den Nazis nach Auschwitz deportiert wurde, überlebte und dann sein Überleben und Leben der Zeugenschaft gewidmet hat, dank eines unfassbar starken Glaubens an die Kraft der Aufklärung und der Vernunft. Levi schrieb einen erschütternden Bericht über seine Zeit im Vernichtungslager unter dem Titel »Ist das ein Mensch?« erschütternd auch wegen seiner sachlichen, von Pathos gänzlich freien Art zu berichten angesichts unerträglich grauenhafter Taten. Er ließ sich immer wieder befragen, ging in die Schulen und auf die Podien, setzte sich dem Unglauben seiner Zuhörer aus, dem Nichtwissen-Wollen, dem immer wieder neuen Durchleben dieser Erinnerung. Ob sein Tod Unfall war oder Selbstmord, blieb unklar. Vielleicht haben irgendwann auch seine Kräfte nicht mehr gereicht. Wir erinnern in den Radiotexten heute und morgen Abend an Primo Levi. Morgen Abend um 21 Uhr hören Sie die ersten Kapitel aus »Ist das ein Mensch?«, seine Ankunft in Auschwitz und heute einen Ausschnitt aus seinem Buch »Die Atempause«, das nach der Befreiung spielt. Geschildert wird die Irrfahrt der geretteten Lagerinsassen durch ein verwüstetes Europa. Sie dauerte 9 Monate. Es liest Hans Krämer. In unserem Waggon hatte mittlerweile niemand mehr Geld. Und alles, was auch nur den kleinsten Handelswert besitzen konnte, war verkauft oder umgetauscht worden. Deshalb lebten wir, von gelegentlichen Glücksfällen und Raubzügen abgesehen, nur von dem, was die Russen uns zukommen ließen. Die Situation war nicht bedrohlich, aber wirr und zermürbend. Wir haben nie erfahren, wer eigentlich für die Versorgung verantwortlich war. Höchstwahrscheinlich die Russen der Eskorte selbst, die, wie es gerade kam, aus jedem zufällig erreichbaren Militär- oder Zivildepot die verschiedensten Lebensmittel, vielleicht die einzigen jeweils vorhandenen, entnahmen. Wenn der Zug hielt und geteilt wurde, schickte jeder Waggon 2 Abgesandte zum Wagen der Russen, der sich nach und nach in einen chaotischen, wandernden Basar verwandelt hatte. Und dort händigten ihnen die Russen wahllos die Lebensmittel für die einzelnen Waggons aus. Es war ein tägliches Hasardspiel. Was die Quantität betraf, so waren die Rationen manchmal spärlich, manchmal gigantisch, dann wieder gab es gar nichts, während die Qualität überhaupt nicht vorherzusehen war, wie alles in Russland. Manchmal bekamen wir tagelang Karotten, Karotten und nochmals Karotten. Dann verschwanden diese und es traten Bohnen an ihre Stelle, trockene, steinharte Bohnen, die man vor dem Kochen erst stundenlang in irgendwelchen Gefäßen einweichen musste, in Kochgeschirren, Blechbüchsen, Töpfen, die an der Decke des Waggons aufgehängt waren. und wenn der Zug nachts mit einem Ruck bremste, gerieten die ganzen Gerätschaften in heftiges Schwanken. Wasser und Bohnen schwappten herunter auf die Schlafenden und Streit, Gelächter und ein Durcheinander im Dunkeln waren die Folge. Nach den Bohnen kamen Kartoffeln an die Reihe, dann Kascha, dann Gurken, aber ohne Öl. Als die Gurken zu Ende waren, folgte das Öl, pro Kopf ein halbes Kochgeschirr voll. Danach wurden Sonnenblumenkerne verteilt, eine Geduldsprobe. Eines Tages erhielten wir Brot und Wurst in Hülle und Fülle und alle atmeten auf. Dann gab es eine geschlagene Woche lang nichts als Körner, so als seien wir Hühner. Nur die Familien hatten Öfen in ihren Wagen, alle anderen kochten im Freien an Lagerfeuern, die man, kaum hielt der Zug, in aller Eile anzündete und schleunigst unter Streiten und Fluchen mitten im Kochen wieder demobilisieren musste, sobald es weiterging. Man kochte mit gesenktem Kopf, hastig, die Ohren gespitzt, damit man das Pfeifen der Lokomotive hörte, das Auge auf die ausgehungerten Vagabunden geheftet, die sofort in Horden aus der Nachbarschaft herbeiströmten, von Feuer angezogen wie Jagdhunde von der Fährte. Wie unsere Vorväter kochten wir auf drei Steinen, die, da sie nicht oft greifbar waren, bald zur Ausstattung jedes Waggons gehörten. Das Hauptproblem bildete die Holz- und Wasserversorgung, aber Not macht alles einfach. In Windeseile wurden private Holzvorräte geplündert, wurden die Schutzzäune gegen Schneeverwehungen, die in diesen Gegenden in den Sommermonaten neben den Gleisen gestapelt werden, gestohlen, Zäune, Eisenbahnschwellen, einmal sogar, mangels anderer Gegenstände, ein ganzer beschädigter Güterwagen demoliert. Für das Wasser waren in erster Linie geeignete Behälter vonnöten. Jeder Waggon musste sich durch Tausch, Diebstahl oder Kauf einen Eimer erwerben. Unser regulär gekaufter Eimer erwies sich, als wir ihn zum ersten Mal in Gebrauch nehmen wollten, als Leck. Wir reparierten ihn mit Pflaster aus der Reiseapotheke, und so hielt er wundersamerweise bis zum Brenner, dem Feuer stand. Dort erst fiel er auseinander. Im Allgemeinen war es unmöglich, sich auf den Bahnhöfen mit Wasser zu versorgen. Die beste Quelle waren die Brunnen auf den Feldern. Oft hielt der Zug vor einem roten Signal mitten im freien Land. Sekunden, Stunden, niemand wusste es im Voraus. Rasch zogen sich in einem solchen Fall alle die Gürtel aus den Hosen, die miteinander verknüpft ein langes Seil ergaben. Der schnellste eines jeden Waggons musste mit Seil und Eimer losrennen und nach einem Brunnen suchen. In unserem Waggon war ich der Schnellste und oft glückte mir das Unternehmen. Einmal aber war ich ernsthaft in Gefahr, den Zug zu versäumen. Ich hatte schon den Eimer hinabgelassen und zog ihn eben mühsam wieder hoch, als ich den Pfiff der Lokomotive hörte. Hätte ich Eimer und Gürtel, kostbares Allgemeingut, zurückgelassen, wäre ich für immer entehrt gewesen. Also zog ich mit aller Kraft, packte den Eimer, goss das Wasser aus und rannte, behindert von den ineinander geschlungenen Gürteln, zum Zug, der sich bereits in Bewegung gesetzt hatte. Eine Sekunde Verspätung konnte einen ganzen Monat Verzögerung bedeuten. Ich lief Hals über Kopf um mein Leben, übersprang zwei Zäune, eine Hecke und stürzte mich auf den rutschigen Schotter des Bahndamms, während der Zug an mir vorbeifuhr. Mein Waggon war schon vorüber. Da streckten sich mitleidige Hände aus den anderen Wagen, fassten Gürtel und Eimer, andere Hände packten mich an Haaren, Schultern, Kleidern und hieften mich mühsam auf den Boden des letzten Waggons, wo ich fast ohnmächtig eine halbe Stunde liegen blieb. Unter dauerndem Regen, der uns reizbar und trübsinnig stimmte, reisten wir drei weitere Tage fast ohne Aufenthalt. Am Abend des 26. September, nachdem wir über 800 Kilometer auf rumänischem Gebiet zurückgelegt hatten, kamen wir in der Nähe von Arad in einem Dorf namens Kurtici an die ungarische Grenze. Die Einwohner werden sicher noch bis zum heutigen Tag an die Geißel unserer Durchfahrt denken, und möglicherweise ist das Ereignis sogar in die örtliche Überlieferung eingegangen, so dass man, rund um das Feuer sitzend, noch Generationen davon berichten wird, wie andernorts von Attila und Tamerlan. Auch dieses Detail unserer Reise wird immer im Dunkeln bleiben. Es hatte den Anschein, als ob die rumänische Eisenbahn- oder Militärverwaltung nichts mehr mit uns zu tun haben wollte oder uns bereits ausgeladen hatte, die ungarische Verwaltung dagegen nichts von uns wissen wollte oder einfach noch nicht eingeladen hatte. Auf jeden Fall saßen wir 7 zermürbende Tage in Kurtici fest. Wir, die Eskorte und der Zug, und verwüsteten den Ort. Kurtici war ein Bauerndorf mit vielleicht 1000 Einwohnern und verfügte über nicht viel. Wir waren 1400 und hatten alles nötig. In den 7 Tagen erschöpften wir alle Brunnen, brauchten die Holzvorräte auf und beraubten den Bahnhof jedes brennbaren Gegenstandes. Von den Bahnhofslatrinen schweigt man besser. Wir verursachten eine beängstigende Preiserhöhung für Milch, Brot, Mais und Geflügel, und nachdem unsere Kaufkraft auf 0 gesunken war, kam es bei Nacht und dann auch bei Tag zu Diebstählen. Die Gänse, offensichtlich das Haupterzeugnis des Ortes, die anfangs frei und in wohlgeordneten feierlichen Schwadronen auf den schlammigen Wegen herumgelaufen waren, verschwanden völlig. Teils hatte man sie gefangen, teils waren sie in die Ställe gesperrt worden. Wenn ich in Rumänien noch einen feinen philologischen Genuss an Namen wie Galati, Alba Iulia, Turnu Severin hatte finden können, so stießen wir in Ungarn gleich nach der Grenzüberquerung auf Bekescsoba, danach auf Hot Meze Vajarei und Kiskun Felecsházo. Aber trotz der unmöglichen Namen fühlten wir uns in Ungarn nunmehr in Europa, unter den Fittichen einer Zivilisation, die die unsrige war. Der Zug fuhr Richtung Budapest, aber nicht in die Stadt hinein. Am 6. Oktober hielt er mehrere Male, in Újpest und anderen Vorstädten, und wie gespenstische Visionen glitten Ruinen, provisorische Baracken und verlassene Straßen an uns vorbei. Dann ging es wieder in die von Regenschauern und Herbstnebeln verschleierte Ebene hinaus. In Sob hielt der Zug. Es war Markttag. Wir stiegen alle aus, um uns die Beine zu vertreten und unser letztes Geld auszugeben. Ich hatte nichts mehr, aber ich war völlig ausgehungert, und so tauschte ich meine Jacke aus Auschwitz, bis dahin eifersüchtig gehütet, gegen ein nobles Gericht aus gegorenem Käse und Zwiebeln, dessen scharfem Aroma ich nicht hatte widerstehen können. Wir hofften, ohne Grenzschwierigkeiten von Ungarn nach Österreich hinüberzukommen. Aber nein. Am Morgen des 7. Oktober, dem 22. Tag der Reise, kamen wir nach Bratislava in der Slowakei und sahen vor uns die Beskiden, die gleichen Berge, die auch den düsteren Horizont von Auschwitz begrenzt hatten. Eine andere Sprache, anderes Geld, eine andere Richtung. Hatten wir den Kreis geschlossen? Katowice lag 200 Kilometer entfernt. Sollte uns eine weitere sinnlose, zermürbende Rundreise durch Europa bevorstehen? Aber am Abend fuhren wir in deutschsprachiges Gebiet ein, und am 8. saßen wir auf dem Güterbahnhof von Leopoldau, einer Vorstadt von Wien, fest. Wir fühlten uns beinahe wie zu Hause. Die Wiener Vorstädte waren hässlich und zusammengewürfelt, ähnlich wie die uns vertraute Peripherie von Mailand und Turin. Und so wie wir diese zuletzt in Erinnerung hatten, waren auch sie zermalmt und zerstört von den Bombenangriffen. Es gab nur wenige Menschen auf den Straßen. Frauen, Kinder, Alte, kein einziger Mann. Auf einem großen Platz war Markt. Auch hier spontan und illegal, aber weit elender und verstohlener als die polnischen Märkte, die ich mit Cesare frequentiert hatte. Dieser hier erinnerte stark an einen anderen Schauplatz, an die Börse im Lager, ein Bild, das für immer unserem Gedächtnis eingegraben bleiben wird. Es gab keine Stände, die Leute standen fröstelnd und unruhig in kleinen Gruppen beisammen, immer auf dem Sprung zu fliehen, Taschen und Koffer in der Hand und mit ausgebeulten Hosentaschen. Man tauschte winzige Nichtigkeiten, Kartoffeln, Brotscheiben, einzelne Zigaretten und ärmlichen Hausrat. Wir stiegen beklommen in unsere Waggons. Der Anblick des zerstörten Wien und der erniedrigten Deutschen hatte uns keinerlei Freude bereitet. Stattdessen empfanden wir Schmerz, nicht Mitleid, sondern einen umfassenderen Schmerz, der sich mit unserem eigenen Elend und dem drohend lastenden Gefühl eines unheilbaren und endgültigen Übels verband, das überall gegenwärtig sich wie ein Wundbrand in die Eingeweide Europas und der Welt gefressen hatte, Same, künftigen Unheils. Es war, als könne der Zug sich von Wien nicht trennen. Nach dreitägigem Aufenthalt und langem Rangieren waren wir am 10. Oktober hungrig, durchnässt und traurig in Nußdorf, einer anderen Vorstadt. Aber am Morgen des 11. fuhr plötzlich der Zug, als habe er mit einem Mal die verlorene Spur wiedergefunden, eindeutig Richtung Westen. Mit ungewohnter Geschwindigkeit fuhr er über St. Pölten, Losdorf, Amstetten. Und abends erschien auf der Straße, die parallel zur Eisenbahnlinie verlief, ein Zeichen, in unseren Augen glückverheißend wie die Vögel, die den Menschen auf See das nahe Land verkünden. Es war ein Militärauto, wie wir noch nie eins gesehen hatten, plump und ungraziös, flach wie eine Schachtel, mit einem weißen statt einem roten Stern auf der Seite, in anderen Worten, ein Jeep. Am Steuer saß ein Schwarzer. Einer der Insassen beugte sich zu uns herüber und brüllte auf Neapolitanisch: »Es geht heim, Jungs!« Demnach musste die Demarkationslinie nahe sein. Wir erreichten sie in St. Valentin, einige Kilometer von Linz entfernt. Hier mussten wir aussteigen. Wir verabschiedeten uns von den jungen Barbaren unserer Eskorte und von dem verdienstvollen Maschinisten und wurden den Amerikanern übergeben. Die Übergangslager lassen umso mehr zu wünschen übrig, je kürzer im Durchschnitt der Aufenthalt dauert. In St. Valentin blieb man gewöhnlich nur wenige Stunden, höchstens einen Tag, und demzufolge war das Lager sehr schmutzig und primitiv. Es gab kein Licht, keine Heizung, keine Betten. Man schlief auf dem nackten Holzfußboden, in beängstigend wackligen Baracken, in fußhohem Schlamm. Die einzige Einrichtung, die wirklich funktionierte, waren die Bäder und die Desinfektion. Auf diese Weise, durch Reinigung und Exorzismus, ergriff der Westen von uns Besitz. Das Priesteramt wurde von einigen riesigen, schweigsamen GIs ausgeübt. Sie waren unbewaffnet, verfügten aber über eine Unmenge von Gegenständen, deren Sinn und Nutzanwendung wir nicht verstanden. Im Bad verlief alles vorschriftsmäßig. Es bestand aus etwa 20 Holzkabinen mit warmen Duschen und Bademänteln, einem unerhörten Luxus. Anschließend wurden wir in einen großen, gemauerten Raum geführt, der durch ein Kabel in zwei Teile unterteilt war. Von dem Kabel hingen 10 seltsame Vorrichtungen, die entfernt an Presslufthämmer erinnerten. Draußen tuckerte ein Kompressor. Alle 1400, Männer wie Frauen, wurden wir auf eine Seite des Raumes zusammengepfercht. Dann betraten 10 in weiße Schutzanzüge, Helme und Gasmasken gehüllte außerirdische Wesen die Szene. Sie packten die ersten der Herde und steckten ihnen, ohne viel Umstände zu machen, die Röhren der hängenden Apparaturen in eine Kleideröffnung nach der anderen, in den Halsausschnitt, in den Gürtel, in die Taschen, von unten in die Hosen, unter die Röcke. Es waren mit Insektenpulver gefüllte pneumatische Zerstäuber, und das Insektenpulver war DDT, uns ebenso unbekannt wie der Jeep, das Penicillin und die Atombombe, von der wir bald danach hören sollten. Fluchend oder lachend, weil es kitzelte, ließen alle die Behandlung über sich ergehen, bis die Reihe an einen Marineoffizier und seine wunderschöne Verlobte kam. Als die Vermummten mit keuschen, aber rauen Händen das Mädchen ergreifen wollten, stellte er sich entschieden dazwischen. Er war robust und zum Äußersten entschlossen. Wehe dem, der es wagen sollte, sein Mädchen zu berühren. Der perfekte Mechanismus setzte je aus. Die Vermummten berieten sich kurz mit unartikulierten nasalen Lauten. Dann nahm eine die Maske ab, zog den Schutzanzug aus, baute sich vor dem Offizier auf und ging mit geballten Fäusten in Deckung. Die anderen bildeten, wie es die Regel will, einen Kreis, und ein regulärer Boxkampf begann. Nach wenigen Minuten schweigenden und ritterlichen Kampfes stürzte der Offizier mit blutender Nase zu Boden. Das Mädchen ließ sich verwirrt und bleich von allen Seiten bestäuben, was vorschriftsmäßig und ohne Zorn oder den Versuch einer Repressalie vor sich ging, und alles kehrte in die gewohnte amerikanische Ordnung zurück. Österreich grenzt an Italien, und St. Valentin ist von Tarvis nicht weiter als 300 Kilometer entfernt. Trotzdem mussten wir am 15. Oktober, dem 31. Reisetag, noch eine weitere Grenze passieren und nach München hineinfahren. Eine trostlose Eisenbahnmüdigkeit hatte uns befallen. Wir empfanden einen endgültigen Überdruss an Gleisen, gestörtem Schlaf auf Holzbrettern, an dem Durchgeschütteltwerden an Bahnhöfen. Deshalb riefen die vertrauten Gerüche, die allen Eisenbahnen der Welt gemein sind, der scharfe Geruch von imprägnierten Schwellen, heißgelaufenen Bremsen und verbrannter Kohle, einen tiefen Widerwillen in uns hervor. Wir hatten von allem genug, besonders davon, überflüssige Grenzen zu überschreiten. Andererseits erweckte die Tatsache, zum ersten Mal ein Stück Deutschland, nicht ein Stück von Oberschlesien oder von Österreich, sondern vom eigentlichen Deutschland unter den Füßen zu haben, eine komplexe Empfindung in uns, eine Mischung aus Unduldsamkeit, Frustration und Anspannung, die mächtiger war als die Erschöpfung. Uns schien, als hätten wir jedem einzelnen Deutschen etwas zu sagen, ungeheuerliche Dinge zu sagen, und als hätte jeder Deutsche uns etwas zu sagen. Wir hatten das dringende Bedürfnis, Bilanz zu ziehen, zu fragen, zu erklären, zu kommentieren, wie Schachspieler am Ende einer Partie. Wussten Sie von Auschwitz? Vom stummen täglichen Massenmord? Direkt vor Ihren Türen? Wenn ja, wie konnten Sie auf der Straße umhergehen, in Ihre Häuser zurückkehren, Ihre Kinder ansehen, die Schwelle einer Kirche überschreiten? Wenn nicht, dann sollten Sie, mussten Sie in Gottes Namen zuhören, alles erfahren, von uns, von mir, alles und unverzüglich. Die tätowierte Zahl auf meinem Arm brannte wie eine Wunde. Während ich durch Münchens trümmerübersäte Straßen irrte, in der Gegend des Bahnhofs, wo unser Zug wieder einmal festlag, war mir, als bewegte ich mich unter Scharen zahlungsunfähiger Schuldner, als sei jeder Einzelne mir etwas schuldig und weigere sich, es zu bezahlen. Ich war unter ihnen, im Lager des Agramante, unter dem Herrenvolk. Aber es gab nur wenige Männer. Viele von ihnen waren Krüppel, viele trugen Fetzen am Leib wie wir. Mir war, als müsse jeder uns Fragen stellen, uns an den Gesichtern ablesen, wer wir waren, demütig unseren Bericht anhören. Aber niemand sah uns in die Augen. Niemand nahm die Herausforderung an. Sie waren taub, blind und stumm, eingeschlossen in ihre Ruinen wie in eine Festung gewollter Unwissenheit, noch immer stark, noch immer fähig zu hassen und zu verachten, noch immer Gefangene der alten Fesseln von Überheblichkeit und Schuld. Ich überraschte mich dabei, wie ich unter der anonymen Menge versiegelter Gesichter andere, wohlbekannte, oft mit Namen versehene Gesichter suchte. Von den Menschen, die unmöglich nicht wissen, sich nicht erinnern, nicht Rede und Antwort stehen konnten. Von denen, die befohlen und gehorcht, getötet, erniedrigt und korrumpiert hatten. Ein törichter und nutzloser Versuch. Denn nicht sie, sondern andere, die wenigen Gerechten, hätten an ihrer Stadt geantwortet. Über Garmisch-Partenkirchen kamen wir am Abend in das Sammellager von Mittenwald. Es lag inmitten von Bergen an der österreichischen Grenze und war im Zustand märchenhafter Unordnung. Wir übernachteten dort. Es sollte unsere letzte eiskalte Nacht sein. Am Tag darauf fuhren wir über Innsbruck nach Süden, wo sich der Zug mit italienischen Schmugglern füllte, die uns in Abwesenheit der Behörden den Willkommensgruß des Vaterlandes überbrachten und großzügig Schokolade, Schnaps und Tabak verteilten. Als die Lokomotive die steile Strecke zur italienischen Grenze hinaufkroch, brach plötzlich wie ein zu straff gespanntes Seil der Zug auseinander, noch erschöpfter als wir. Es gab einige Verletzte, und das war unser letztes Abenteuer. Es war schon Nacht, als wir über den Brenner fuhren. den wir zuletzt vor 20 Monaten auf dem Weg ins Exil überquert hatten. Die nicht so hart geprüften Kameraden brachen in fröhliche Begeisterung aus. Leonardo und ich verfielen in ein erinnerungsträchtiges Schweigen. Von den 650, die mit uns gewesen waren, kehrten wir drei zurück. Und wie viel hatten wir in diesen 20 Monaten verloren? Was würden wir zu Hause vorfinden? Wie viel von uns selbst war verzehrt, ausgelöscht? Kehrten wir reicher oder ärmer zurück? Stärker oder schwächer? Wir wussten es nicht. Wohl aber wussten wir, dass uns auf der Schwelle unserer Häuser eine neue Prüfung im Guten oder im Bösen erwartete. Und wir sahen ihr mit Bangen entgegen. In unseren Adern kreiste zusammen mit unserem erschöpften Blut das Gift von Auschwitz. Wo sollten wir die Kraft hernehmen, unser Leben wieder zu beginnen, die Barrieren einzureißen, die Hecken, die während jeder Abwesenheit von selbst um jedes verlassene Haus, um jede leere Hütte hochwuchern? Bald, morgen schon, mussten wir den Kampf mit noch unbekannten Feinden aufnehmen. In uns und außerhalb von uns. Mit welchen Waffen, welcher Energie, mit welchem Willen? Wir fühlten uns uralt, zu Boden gedrückt von einem Jahr schrecklicher Erinnerung, ausgelaugt, wehrlos. Die eben verlebten Monate, die wir am Rande der Zivilisation herumvagabundiert waren, schienen uns jetzt, obgleich hart, eine Atempause gewesen zu sein, eine Zeitspanne von grenzenloser Verfügbarkeit, ein gnädiges, aber unwiederholbares Geschenk des Schicksals. Mit solchen Gedanken, die uns den Schlaf raubten, verbrachten wir die erste Nacht in Italien, während der Zug langsam das verlassene, dunkle Ätschtal hinunterfuhr. Am 17. Oktober trafen wir im Lager Pescantina bei Verona ein. Hier trennten wir uns und jeder ging seinem Schicksal entgegen. Aber erst am Abend des nächsten Tages gab es einen Zug in Richtung Turin. Am 19. Oktober, nach 35 Tagen Reise, traf ich in Turin ein. Das Haus stand noch. Alle Familienangehörigen waren am Leben. Niemand hatte mich erwartet. Ich war aufgedunsen, bärtig und zerlumpt, und sie erkannten mich nur mit Mühe. Ich fand die Freunde voller Leben, die Wärme der sicheren Mahlzeiten, die konkrete alltägliche Arbeit, die befreiende Freude des Berichtens. Ich fand ein breites, sauberes Bett, das abends, Augenblick des Schreckens, weich unter meinem Gewicht nachgab. Aber es dauerte noch viele Monate, bis ich die Gewohnheit verlor, den Blick beim Gehen stets auf den Boden zu heften, als sei ich immer auf der Suche nach Essbarem oder nach Dingen, die sich schnell einstecken und gegen Brot eintauschen ließen. Und immer noch sucht mich, bald häufiger, dann wieder selten, ein entsetzlicher Traum heim. Es ist ein Traum im Traum, unterschiedlich in den Details, gleichbleibend in der Substanz. Ich sitze bei Tisch mit der Familie, bin unter Freunden bei der Arbeit oder in einer grünen Landschaft. Kurz, die Umgebung ist friedlich und es gibt scheinbar weder Spannung noch Schmerz. Dennoch erfüllt mich eine leise und tiefe Beklemmung, die deutliche Empfindung einer drohenden Gefahr. Und tatsächlich, nach und nach oder auch mit brutaler Plötzlichkeit, jedes Mal auf eine andere Weise, wird im Verlauf des Traumes alles um mich herum zunichte und löst sich auf, die Umgebung, die Wände, die Personen. Und die Beklemmung nimmt zu, wird drängender, deutlicher. Dann ist alles ringsum Chaos. Ich bin allein im Zentrum eines grauen, wirbelnden Nichts. Und plötzlich weiß ich, was es zu bedeuten hat, und weiß auch, dass ich es immer gewusst habe. Ich bin wieder im Lager. Nichts ist wirklich außer dem Lager. Alles andere waren kurze Ferien oder Sinnestäuschung, Traum. Die Familie, die blühende Natur des Zuhause, der innere Traum, der Traum vom Frieden, ist nun zu Ende. Der Äußere dagegen geht eisig weiter. Ich höre eine Stimme. Wohlbekannt. Ein einziges Wort. Nicht befehlend, sondern kurz und gedämpft. Es ist das Morgenkommando von Auschwitz. Ein fremdes Wort. Gefürchtet und erwartet. Stavac. Aufstehen. Hans Krämer las Primo Levi, Die Atempause. Regie Axel Vostri, Bayerischer Rundfunk 2012. Sie hörten die letzten Kapitel der Übersetzung von Barbara und Robert Picht, erschienen im Hansa Verlag. Diese Lesung können Sie im Internet nachhören und herunterladen bei bayern2.de. Zu Ehren Levis und wieder das Vergessen auch die Radiotexte am Samstag, morgen Abend um 21 Uhr, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Hans Krämer liest dann aus, ist das ein Mensch? Keine leichte Kost, aber manchmal sollte man sich dem ja aussetzen, sagt und verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Judith Heidkamp.